WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt, ich verkaufe meinen Körper. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die Geld für Sex nehmen. Also mit Huren, mit Strichern, mit Escort-Damen, mit Escort-Herren, mit Chem-Sex-Anbietern oder mit Amateur-Sex-Arbeiter. Und Arbeiterinnen und vielleicht auch mit jemandem, der ein Organ verkauft hat oder mit Probanden für Medikamente. Wenn ihr gerne mit mir auch über dieses Thema sprechen wollt, ich verkaufe meinen Körper, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist der Christian und Christian ist 55. Guten Morgen. Guten Morgen, lieber Domian. Hallo Christian, hast dich zu dem Thema gemeldet. Warum? Ja, ganz genau. Ich bin mit meinen 55 Jahren immer als Amateur-Escort für schwule Männer unterwegs. Ach, das geht auch mit 55 noch? Erstaunlicherweise ja. Ja. Wobei ich da eine kleine Nische auch bediene, weil ich mich auf der einen Seite für Baerbock-Sex anbiete. Erklärst du es kurz? Baerbock-Sex ist ungeschützter Verkehr. Mhm. Und auf der anderen Seite mich auch im SM-Bereich anbiete, sozusagen als Sklave. Muss ich natürlich jetzt und will ich auch gleich einhaken. Ja. Ungeschützter Sex, du bietest ungeschützten Sex an. Genau. Das heißt, man kann mit dir schlafen und der Kunde muss kein Kondom benutzen. Richtig. Bist du wahnsinnig? Nein, es ist eine bewusste Entscheidung gewesen von mir. Willst du krank werden oder sterben? Nein, das möchte ich nicht. Und die Chancen stehen für mich, glaube ich, auch sehr gut, dass ich es nicht tun, dass ich daran nicht sterben werde und nicht krank werde. Warum? Ich bin selber seit knapp 15 Jahren HIV-positiv und bin seit 12 Jahren in der Therapie. Mhm. Das heißt, ich nehme meine Medikamente und bin damit mit meiner Virenlast, das ist der entscheidende Punkt, unter der Nachweisgrenze. Damit bin ich für meine potenziellen Kunden und meine Sexualpartner auf gar keinen Fall mehr ansteckend. Wie ist das denn, wenn jemand auch HIV-positiv ist, besteht die Gefahr, dass du quasi einen Rückfall erleidest und dass sich dein Zustand verschlechtert? Nein, eher nicht. Also es gibt zwar so etwas wie Kreuzinfektionen, aber die heutigen HIV-Medikamentierungen decken das absolut ab. Okay, aber wir reden ja bei allen Gefährdungen, die es gibt, nicht nur von HIV. Das muss ich dir nicht erzählen. Wir reden von Hepatitis C, wir reden von Syphilis, wir reden von Feigwarzen und weiß ich was alle. Ja. Und das nimmst du in Kauf? Das nehme ich in Kauf, ja. Denn es ist auch so, wenn man einmal HIV-positiv ist, sieht man andere sexuelle Erkrankungen eigentlich fast gelassen. Aber Christian, entschuldige. Relativ locker. Und es ist so, dass ich ja in einer sehr engmaschigen medizinischen Kontrolle mich befinde und damit auch so etwas auftreten sollte, mich sofort behandeln lassen kann und dann natürlich auch pausiere, wenn bei mir etwas ist. Dennoch, ich meine, du hast ja eine schwere Erkrankung schon im Leib. Ja. Dann ist es doch eigentlich angesagt, dass man mit allen Mitteln verhindert, dass man nicht noch eine zweite vielleicht bekommt. Ja, ja. Ich wundere mich über deine Leichtfertigkeit. Wie lange machst du das denn schon, diesen Job? Als Escort arbeite ich etwa 10 Jahre. Und was hast du vorher gemacht? Vorher habe ich als ich sag mal, normaler homosexueller Mann durchaus auch viele Dates gehabt. Mhm. Aber privat. Aber privat. Mhm. Ich habe es damals vor diesen knapp 10 Jahren, wo ich begonnen habe, im Grunde wirklich auch mal als Versuch gestartet, um mal festzustellen, wie meine Marktchancen sind. Und die liefen offensichtlich gut an. Die liefen doch soweit gut und laufen tatsächlich heute auch mit stolzen 55 Jahren immer noch ganz manierlich. Ja. Also es ist nicht so, dass ich damit reich werde, sondern ich erfülle mir eigentlich damit selber auch viele meiner sexuellen Bedürfnisse. Nochmal kurz die zur Information die Frage, was hast du früher beruflich gemacht? Ich habe im technisch-kaufmännischen Bereich gearbeitet. Also ein ganz normaler, solider Job. Ja, also ich habe tatsächlich eine, in Anführungszeichen, anständige Vita. Ja. So, jetzt hast du gerade schon die Verdienstmöglichkeiten auch angesprochen. Was verdienst du so durchschnittlich im Monat? Es sind 500-600 Euro. Wie bitte? Im Monat? Die ich mit diesem Escort-Profil mir dazu verdiene. Ja, mehr ist es nicht. Wie viel Mal kommst du denn zum Einsatz im Monat? Ich sag mal 2-3 Mal die Woche ist es, dass ich gebucht bin. Wie, und dann verdienst du im Monat nur 600 Euro? Ja. Das glaube ich nicht. Ja, doch. Ja, was nimmst du denn dann pro Einsatz? Ich koste die Stunde 40 Euro. Bist aber günstig. Ja. Mit allem, was man so will in der Stunde? Mit allem, was man so will in der Stunde. Bist du so billig, weil du schon älter bist? Kann man das so krass sagen? Ja, und es spielt mit Sicherheit auch eine Rolle, dass ich mich in dieser Sklavenrolle dann auch verkaufe. Und da kann man nicht viel Geld für nehmen, oder wie? Und dann, ja, in der Tat, also dann so als Älterer und dann auch noch in dieser unterwürfigen, devoten Rolle ist es tatsächlich so, dass man in meinem Alter dann wohl nicht mehr Geld nehmen kann. Aber dann musst du doch auch ein relativ bescheidenes Leben führen, wenn du nur 600 Euro im Monat hast. Das ist richtig. Ich gehe davon aus, dass du keinem anderen normalen Job auch noch nachgehst, oder? Ich bin leider ansonsten arbeitslos im Moment. Mhm. Aber ich habe diesen Escort-Job auch gemacht, als ich noch berufstätig war und habe den dann in meiner Freizeit gemacht. Bist du in einer Beziehung? Ich bin seit 7 Jahren Single. Mhm. Wahrscheinlich ist das auch nötig, um das so zu machen, wie du es machst, oder? Ja. Ja. Das ist richtig. Das würde ein Partner, glaube ich, nicht mitmachen. Ich habe einen Partner gehabt, der es akzeptiert hat, allerdings nicht mit großer Begeisterung. Mhm. Was sind das für Männer, die dich buchen? Es sind erstaunlicherweise vielfach Männer zwischen 30 und 40, mhm. Die sich einfach wirklich mal etwas austoben wollen. Mhm. Ja, die es sehr genießen, auf der einen Seite einfach mal ohne Kondom mit jemand Sex zu haben. Finde ich übrigens von der Seite aus auch wahnsinnig und verurteilenswert, dass ein Kunde das überhaupt verlangt. Aber dass er das mit, also ich sehe seine Eigenverantwortung für sein eigenes Leben und seinen eigenen Körper, damit hast du nichts zu tun. Das ist mit Sicherheit ein Punkt, der ganz klar und ganz wichtig ist. Jeder ist beim Sex für sich selber verantwortlich. Das sehe ich ganz genauso. In meinem Profil steht auch eindeutig drin, dass ich positiv bin. Mhm. Ja, also das wissen meine Kunden dann auch. Und thematisieren die das? Nein. Nein, das heißt, die wissen gar nicht, wie es dir gesundheitlich geht, so wie du es gerade beschrieben hast, dass du eigentlich gar nicht infektiös bist im Moment. Die gehen davon aus, dass du vielleicht sogar infektiös bist. Ich gehe mal davon aus, also ich habe einen Teil auch immer wiederkehrender Kunden, mit denen man dann auch mal noch ein privates Wort spricht. Mhm. Und da erfahre ich eigentlich, dass die von Anfang an davon ausgehen, dass ich als langjähriger Positiver therapiert bin. Mhm. Aber man weiß es eben nicht. Und einer nimmt das dann in Kauf, dass er sich vielleicht anstecken könnte. Das finde ich wahnsinnig. Das verurteile ich wirklich zutiefst. Dass Menschen sowas, die oftmals ja auch dann auch noch in Beziehungen stecken. Ich gehe mal davon aus, dass zu dir nicht nur schwule Männer kommen. Das ist richtig. Es sind mit Sicherheit auch eine ganze Reihe bisexuelle Männer. Bisexuelle, die vielleicht in Ehen auch sind und auch Geschlechtsverkehr mit ihren Frauen haben. Und die Frauen wissen natürlich nichts davon und so weiter. Das kann ich niemals ausschließen. Mhm. Bestimmt nicht. Mhm. So, jetzt hast du es 10 Jahre gemacht oder du machst es schon 10 Jahre, bist 55 Jahre alt. Wie lange geht das noch? Du, das weiß ich nicht. Wie lange willst du es noch? Noch möchte ich es. Warum möchtest du es noch? Weil es für mich eine wunderbare Art ist, auf der einen Seite meine Sexualität auszuleben. Mhm. Gerade in dieser speziellen Rolle. Viele meiner Kunden haben beispielsweise auch ganz banal Spaß daran, mich verbal dann etwas versuchen, die mich runterzuziehen, indem die mich als Nutte, als Hure beschimpfen. Mhm. Dinge, über die ich in dem Moment eigentlich selber nur schmunzeln kann. Da hast du deinen Spaß dran. Da habe ich selber tatsächlich. Hallo? Ja, ich bin dran. Gerade eine Störung in der Leitung. Ach, da hast du Spaß dran. Da habe ich absolut Spaß dran, ja. Ja, und ich denke mal, also mir ist schon klar, dass das nicht bis in alle Ewigkeiten weitergeht. Hast du dir denn eigentlich in diesen 10 Jahren, wir haben gerade darüber gesprochen, über die Möglichkeit, was man sich alles holen kann, hast du dir, ich sag mal, Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, schon Sachen geholt, Geschlechtskrankheiten? Ja, habe ich schon gehabt. Was denn? Ich habe eine Syphilis gehabt. Das ist keine Kleinigkeit? Das ist keine Kleinigkeit. Die habe ich wohl auch relativ schnell bemerkt. Mhm. Und die ist dann auch therapiert worden. Da gibt es dann Penicillin-Spritzen. Mhm. Ich glaube, das war so ein Dreiersatz Penicillin-Spritzen. Mhm. Ich habe dann 8 oder 10 Wochen mit diesem Profil komplett Pause gemacht. Mhm. Und was gab es noch an Infektionen? Sonst gab es bei mir weiter keine Infektionen. Mhm. Mensch, vielleicht Christian. Bin ich da auch mit viel Glück bis jetzt rausgekommen. Das glaube ich allerdings auch, ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, so schräg, wie es sich vielleicht anhört, aber diese HIV-Medikamente, die ich nehme, die pushen mein Immunsystem natürlich auch mit jeden Tag, wo ich diese Tabletten nehme, ganz enorm hoch. Okay, wir wollen jetzt keine Werbung für die Tabletten, diese von Tabletten. Christian, ich danke dir für das Vertrauen, dass du uns das erzählt hast. Und ich wünsche dir natürlich von Herzen, dass das trotz Leichtsinn, wie ich finde, dass es gut geht und dass du keinen großen Schaden davon nimmst und dass du dein Leben gut für dich gut und normal leben kannst. Ich danke dir, lieber Domian. Alles Gute. Und bitte noch ein Autogramm. Gerne, wir rufen dich gleich nochmal an. Dankeschön. Christian, tschüss, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, solltet ihr gerade reingeschaltet haben, unser Thema heute Nacht heißt, ich verkaufe meinen Körper und ich möchte in erster Linie gerne mit Leuten sprechen, die Geld für Sex nehmen, in welcher Variante auch immer. Und ich habe vorhin dazu aufgerufen, vielleicht gibt es ja jemanden, der ein Organ, ein eigenes Organ verkauft hat. Das gibt es in Deutschland natürlich nicht, das ist hier verboten, aber im Ausland ist so das möglich und vielleicht habt ihr solche Erfahrungen gemacht. 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Hier ist Sandra und Sandra ist 18 Jahre. Guten Morgen, Sandra. Hallo. Hallo, Sandra. Ja, ich würde gerne mit dir darüber reden. Als ich 15 war, habe ich mich prostituiert und mein Vater war quasi dabei. Dein Vater war dabei? Ja. Wie kam es überhaupt dazu, dass du dich prostituiert hast? Ja, also es war halt so, dass ich eine Dokumentation angeguckt habe über Webcam und ich das dann irgendwie unbedingt machen wollte, wegen dem Geld. Also hast du eine Dokumentation dir angeguckt über Webcams? Ja, über Webcam-Sex. Also. Webcam-Sex, ja. Und ja, mein Vater hat das halt alles mitbekommen und ist halt dann so dazu gekommen, dass er mich dazu halt überredet hat, es halt auch dann in echt zu machen. Und das war halt dann vorher immer so in so Kinos. Bitte? Und das war in Kinos? Ja, in so speziellen Kinos. Ja, Moment. Der Vater hat dich dazu überredet, Webcam-Sex anzubieten, oder was? Ja, aber das war halt erst so meine Idee, wo ich das gesehen habe und er hat das mitbekommen. Und dann hat er halt gemeint, ja, man kann ja auch anders da mehr Geld machen, indem man das halt in echt macht. Das ist ja ungeheuerlich. Dein eigener Vater hat das gesagt. Ja. Da warst du 15. Und wie hast du darauf reagiert? Es war halt total komisch für mich und ich habe da immer nachgedacht darüber und irgendwann, als ich das dann gesehen habe, wie viel man da verdienen kann, habe ich das dann irgendwie doch gemacht. Ich habe ihm zugesagt und wir sind dann halt in so spezielle Kinos, also in so Sexkinos gegangen. Aber das erste Mal hat er doch dann für dich organisiert, oder? Ja, das war halt dann in den Kinos gewesen, wo wir dann hingefahren sind. Achso, dann seid ihr beide zusammen in ein Sexkino gegangen. Ja, und wie geht das da mit dem Geld machen? Wie funktioniert das? Ja, ich bin da halt da drin rumgelaufen und ich war halt meistens so die einzige Frau. Und dann hat man das halt so heimlich mit den Männern dann besprochen. Ja, dann ist man halt in so eine Kabine gegangen. Ach so. Und da mussten die Männer dann in der Kabine vorher zahlen? Ja. Und die haben dann an deinen Vater gezahlt, der war dabei? Ja. War dein Vater mit in der Kabine drin? Ja. Der war mit in der Kabine drin? Ja, also er hat auch immer gesagt, er muss aufpassen, dass mir nichts passiert und so. So fing es an? Ja. Wie ging es dann weiter? Ja, und dann war das halt irgendwann so, dass ich das halt rumgesprochen hat, dass ich noch sehr jung bin, weil man mir das auch angesehen hat. Und dann bin ich halt auch nicht mehr reingekommen. Dann bist du nicht mehr reingekommen? Nee, die haben dann kontrolliert, die wollten meinen Ausweis sehen, weil ich das rumgesprochen habe. In dem Kino, Ja, und später dann habe ich das übers Internet gemacht. Und hast dich dann auch wirklich real mit Männern getroffen? Ja. Und war dein Vater dann auch noch weiter dabei? Ja, er war mit dabei. Wo hast du dich mit den Männern getroffen? Im Hotel, im Wald. Warst du alleine damals mit deinem Vater in der Familie oder gab es auch eine Mutter? Ich habe da noch mit meiner Stiefmutter gewohnt, aber ich habe mit ihr ein schlechtes Verhältnis gehabt und ich habe auch nie mit ihr geredet. Und was ist mit deiner Mutter? Die habe ich alle 2 Wochen gesehen. Hast du dir damals davon erzählt? Nee, ich habe niemandem davon erzählt. Niemandem davon erzählt? So, jetzt hast du gerade berichtet, dass du dich da mit den Männern getroffen hast, im Wald oder wo auch immer. Dein Vater war dabei. Hat der auch mitgemacht? Wenn die Männer das gewollt haben, hat er mitgemacht. Das heißt, du hast auch Geschlechtsverkehr mit deinem Vater gehabt? Ja. Wie, jetzt bist du 18 Jahre alt. Wie lang ging das so, dass der Vater es arrangiert hat, Vater war dabei, Vater hat mitgemacht? Ein halbes Jahr und dann ist es aufgeflogen. Und durch wen oder was ist das aufgeflogen? Weil ich alle 2 Wochen zu meiner Mutter und zu meinem Stiefvater gegangen bin und da war ich mal am Laptop und habe mit meinem Vater geschrieben Und ich habe mich da halt nicht abgemeldet. Und mein Stiefvater hat es dann gesehen und hat die Polizei gerufen, so geheim, ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Was hat der Stiefvater gesehen? Er hat gesehen, dass ich über seinen Laptop mit meinem Vater geschrieben hatte. Mhm. Und ich habe mich da nicht abgemeldet von der Seite, sondern nur zugemacht und ach so. Dann hat er das gesehen. Ach so, verstehe. So, dann hat deine Mutter oder der Stiefvater, die haben die Polizei alarmiert? Ja, und das haben die dann halt alles geheim gemacht, so dass ich nichts mitbekommen habe. Und die wollten uns dann halt auf frischer Tat ertappen. Mhm. Im Hotel war das dann, wo dann das SEK ins Hotelzimmer gestürmt ist. Wie hast du das empfunden, als dann plötzlich die Polizei da reinkam? Ja, es war sehr erschreckend, weil ich nicht gewusst hatte, was los war. Ich wusste das ja nicht, dass meine Eltern, mein Stiefvater und meine Mutter gewusst hatten. Findest du das richtig, dass deine Mutter und der Stiefvater die Polizei benachrichtigt haben? Ja, finde ich richtig. Richtig oder nicht richtig? Ja, doch. Doch. Mhm. Ich wundere mich, dass deine Mutter das vorher nicht schon gemerkt hat, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Nee, das hat sie nicht so gemerkt. Hat sie nicht so gemerkt? Mhm. Mhm. So, dann ist dein Vater verhaftet worden. Gab es eine Gerichtsverhandlung? Ja, die gab es. Und zu was ist dein Vater verurteilt worden? 3 Jahre. Das heißt, er sitzt jetzt noch im Knast im Moment? Nee, der ist wieder draußen. Wie kommt das? Wahrscheinlich wegen guter Führung. Hast du ihn noch mal gesehen? Nein. Aber ich gehe mal davon aus. Der hat also keinen Kontakt aufgenommen zu dir? Nee. Wie hat denn dein Vater sich vor Gericht verhalten? Also ich war nicht mit ihnen in einem Raum. Ich wollte das nicht. Mhm. Weißt du denn, ob er alles zugegeben hat? Ja, er hat alles zugegeben. So, jetzt ist noch gar nicht so viel Zeit vergangen. Du bist jetzt 18 Jahre alt. Was machst du denn jetzt im Moment? Ich mache meinen Schulabschluss nach. Weil das hat halt auch nicht so geklappt. Ich habe halt auch starke Prüfungsängste. Und ich war halt auch in der Klinik gewesen wegen Depressionen und Selbstverletzung. Mhm. Ich habe das am Anfang fast so verstanden, aber vielleicht habe ich es falsch verstanden. Prostituierst du dich denn jetzt immer noch oder manchmal? Nein, ich mache es nicht mehr. Bitte? Ich mache das nicht mehr. Du machst es immer noch? Nicht, nimmer. Du machst es nicht mehr? Nein. Entschuldige, wenn ich so nachfrage, weil ich dich nicht so ganz gut verstehe. Also nachdem das aufgeflogen ist, machst du es nicht mehr? Ja, genau. Warst du denn mal kurz davor zu überlegen, das doch nochmal anzufangen? Ja, schon manchmal. Warum? Weil es halt so leicht verdientes Geld ist. Wie viel Geld hat dein Vater dir denn damals gegeben pro Einsatz? Die Hälfte halt, also wir haben das geteilt. Was denkst du denn heute, Sandra, über deinen Vater, der ist ja dein leiblicher Vater, dass der sowas mit dir gemacht hat? Ja, so im Nachhinein finde ich das nicht gut. Zu der Zeit war das für mich Normalität. Aber hast du dich ja nicht gesträubt und geekelt, dass du mit deinem Vater dann auch Sex haben musstest? Doch, am Anfang war Ekel da, aber mit der Zeit stumpft man halt irgendwie ab und man denkt da irgendwie gar nicht mehr so nach. War denn auch Ekel da, als du das erste Mal dann mit anderen Männern was machen musstest, also abgesehen jetzt mal von deinem Vater? Ja, das war auch da. Also ich habe ja auch nie gewusst, wie die vorher aussehen und so. Ja, und du warst ja fast ein Kind noch. Ja. Ich bin fassungslos darüber, dass dein Vater nur 3 Jahre bekommen hat und dass er jetzt schon wieder raus ist. Was hättest du denn als angemessene Strafe gesehen für ihn? ich habe es halt so gesagt, wie es war, dass er mich halt nicht so direkt dazu gezwungen hat. Du hast gesagt, dass er dich dazu gezwungen hat? Dass er mich nicht so direkt dazu gezwungen hat. Ach, das hast du gesagt? Ja. Stimmt das? Ja, eigentlich schon. Also ich habe mich halt irgendwann daran gewöhnt und mir hat es ja auch gefallen, so viel Geld zu verdienen. Was wäre denn gewesen, wenn du plötzlich zu ihm gesagt hättest, nein, ich will das nicht? Ich glaube, er hätte versucht, mich halt zu überreden, das weiterzumachen. Glaubst du, dass er dich, dass er auch gewalttätig geworden wäre, damit du das weitermachst? Nee, denke ich nicht. Er war auch nie so gewalttätig mir gegenüber. Ich finde, du gehst noch relativ milde mit deinem Vater um. Ich bin schockiert, was du mir erzählst. Und dir geht es ja seitdem auch nicht gut. Wie lebst du denn jetzt im Moment, Sandra? 18 Jahre alt, hast du eine eigene Wohnung zum Beispiel? Nee, ich wohne bei meiner Mutter und bei meinem Stiefvater. Und du hast gerade gesagt, du versuchst irgendwie einen Schulabschluss nachzumachen, das klappt nicht? Doch, ich mache ihn nach. Du bist dabei, einen Schulabschluss zu machen? Ja, genau. Aber du hast mir gerade auch erzählt, dass dir seelisch nicht gut geht und dass du... Ja, da war ich 16, da war ich in der Klinik 3 Monate gewesen. Aber so langsam geht's schon. Du hast gesagt gerade, dass du jetzt keinen Kontakt zu dem Vater hast. Wenn er jetzt doch nochmal auftauchen würde und Kontakt mit dir aufnehmen würde wollen... Wie würdest du dich verhalten? Ich würde abblocken. Warum? Weil ich halt Angst habe, dass es wieder genauso wie früher wird. Also mein Vater hat auch immer gesagt, dass er in mich verliebt wäre. Was hat der Vater gesagt, dass? Dass er in mich verliebt wäre. Dass er in dich verliebt ist? Ja. Liebe Sandra, ich finde auch, dass du in gute psychotherapeutische Hände gehörst. Also ich finde, dass du solltest einen Psychotherapeuten aufsuchen. Im Moment machst du nichts. Nee. Ich glaube, dass es sehr gut für dich wäre, wenn du mit einem Menschen zusammenarbeiten würdest, zusammensitzen würdest, ähnlich einem Arzt, der sich ja auch um dich kümmert und um dein Befinden und deine Seele und Psyche. Okay. Wärst du dazu bereit? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich möchte nämlich einen Vorschlag machen, dass du jetzt mal zunächst mit meinem Psychologen sprichst, der hier im Hintergrund arbeitet. Und der heißt Jürgen. Und der Jürgen wird dir dann mal so ein paar Sachen erklären. Du brauchst keine Angst vor dem Gespräch zu haben. Der wird dir einfach nur mal ein paar Sachen erklären, was du tun könntest. Und dann liegt es sowieso bei dir. Das ist deine Entscheidung, ob du das dann machst. Das ist ja klar. Ja, okay. Gut, Sandra. Dann bitte ich dich aufzulegen und der Jürgen ruft dich gleich zurück. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Und dass du dich stabilisierst und dass du einen guten Weg im Leben findest. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. 1:29 Uhr. Unser Thema heute Nacht. Ich verkaufe meinen Körper und möchte gerne mit euch sprechen, die ihr das Gefühl habt oder ihr ganz klar sagt, ja, ich verkaufe meinen Körper. In welcher Form, in welcher Variante auch immer. 0800 220 50. Hier ist Marc. Marc ist 30 Jahre alt. Guten Morgen, Marc. Guten Tag, Domian. Hallo, Marc. Du rufst auch zu dem Thema an. Warum? Ja, und zwar bin ich selber, um mir halt mein Gehalt aufzubessern, um dazu zu verdienen, bin ich halt Medikamentenprobant. So. Ah. Ja, seit 2 Jahren ungefähr jetzt, dann habe ich angefangen. Die erste Studie war, wann war das? 2 Jahre machst du das? Ja, ja, im Frühjahr 2014 habe ich meine erste Studie gemacht. Und seitdem, ja, habe ich so ein paar mittlerweile hinter mir. Ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Wie geht das? Ja. Du arbeitest dann für eine Arzneimittelfirma, eine Pharma? Nee, so läuft das nicht. Und zwar, es gibt welche, die führen das aus, aber die haben dafür Tochterunternehmen. Mhm. Das heißt, wenn jetzt irgendwas schief geht, dann, dass nicht gleich der ganze Konzern dran ist. Und, so. Und dann gibt's auch noch andere Unternehmen, die sich speziell auf sowas spezialisieren, auf Studien. Mhm. Ja. Und die spezialisieren sich nur darauf, ja, dass sie quasi Medikamente testen. Und okay, bei denen bewerben sich dann die Pharmaunternehmen und so weiter. Okay, aber ja, dahinter steckt immer ein großer Pharma-Riese, der irgendwas entwickelt. Genau, ja. Das erste Mal, als du im Einsatz warst, für was wurdest du getestet? Was war das für ein Medikament? Da hat es sich darum gehandelt, und zwar ging es darum, dass sie einen bereits bestehenden Cocktail das war eine Kombination von Medikamenten. Das waren 3 Sachen, die waren in Amerika schon zugelassen, und es ging darum, dass man das in Deutschland testen wollte. Und zwar war das für Leute, die einen zu hohen Blutzucker haben. Mhm. Und das sollte diese Kombination der 3 Medikamente sollte dafür sorgen, dass man den eigenen Blutzuckerspiegel senken kann. Aber wie funktioniert das dann? Ich gehe davon aus, dass du ein gesunder junger Mann bist. Ja, ja, ja. Und wenn du dann einen Blutzuckersenker nimmst, hat das nicht gesundheitliche Folgeschäden für dich? Erstmal wird man immer versichert seitens des Institutes, wo man dann ist. Mhm. Gibt immer eine bestimmte Summe, und wenn jetzt bleibende Schäden entstehen, dann sind die dazu verpflichtet, dass sie sich ein Leben lang um dich kümmern. Na gut, aber wenn es jetzt schwerwiegende Schäden sind, dann hilft dir vielleicht auch kein Geld und kein Kümmern, aber du hast deinen Körper ruiniert. Ja, ja, gut, weißt du, ich kann, weil wenn man jetzt nicht besonders, wie soll man sagen, wenn man jetzt keine besonderen Talente oder sowas hat in diesem Leben, dann nimmt man halt auch, was man kriegen kann. Und ich meine, solange das Geld passt, so, dann. Aber nochmal mit dem Blutzuckerspiegel. Der wird dann künstlich, du hast einen normalen Blutzucker, der wird dann durch dieses Medikament runtergeschossen, genau, runtergedrückt. Ja. Wie fühlt man sich denn dann, wenn man einen ganz niedrigen Blutzuckerspiegel hat? Das war ja auch noch im Hochsommer, das kam ja auch noch dazu. Und man hat halt einen ganz schweren Kreislauf in dem Moment. Also wenn man jetzt irgendwie gerade sitzt, jetzt irgendein Buch liest oder so, und man will schnell aufstellen, dann kippt man sofort um. So, also das, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein mit, dass man ja nicht plötzlich ohnmächtig wird oder genau, so. Genau. Aber es ist doch nicht immer ein Arzt an deiner Seite, der dich kontrolliert. Nee, ja, dafür haben wir halt Notfallnummern. Immer vom Institut, die man direkt anrufen kann, oder halt Notarzt. Oh, das ist aber schon ein Gehen auf dünnem Eis, finde ich. Ja, das war halt auch eine sehr extreme Studie, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Das war halt gleich die allererste, war auch so meine heftigste, sag ich mal. Wie lange musstest du denn diesen Senker nehmen? Man nimmt das ja nicht durchgängig regelmäßig. Also da gab es dann halt immer zwischendurch auch Ruhephasen von 10 Tagen oder so. Das ging alles über 3 Monate, ja. Ja. Und da gab es dann halt so Phasen von 2 Wochen, wo man jeden Tag einmal was genommen hat, und dann auch immer bestimmte Dosen. Also man hat dann, weiß ich nicht, am Anfang hast du, ich weiß nicht mehr die genauen Milligrammzahlen, ja, ist auch noch egal. Verschiedene Sachen und so, aber man hat dann auch verschiedene Dosen ausprobiert, und dann gab es auch Leute, manchmal hast du dann halt auch Leute, die dann das Placebo nehmen. Mhm. Ja. Die haben es dann gut, weil da nichts passiert. Ja. Wirst du pro Studie bezahlt? Ja, ja, ja. Ja, das geht immer pro Studie. Man bewirbt sich quasi oder wird angerufen, je nachdem. Mhm. Und dann gibt's eine Infoveranstaltung, wo alles erklärt wird und wo die ganzen Verträge durchgeackert werden. Mhm. Ja. So, was kriegt man jetzt? Zum Beispiel diese Studie mit dem Blutzucker. Was hast du dafür bekommen? Das ging über 3,5 Monate. Da habe ich 4.238 Euro für. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Mhm. Das ist verlockend. Ja, das war wie Urlaub. Als man dann das Geld in der Hand hatte. So. Bist du im Moment auch in einer Studie? Nee, ich werde nächste Woche eventuell wieder eine starten, aber ob das dann auch dann dabei bleibt, wird sich noch entscheiden. Zähl doch mal auf, was du sonst noch an dir ausprobiert hast. Was war da? Im September letztes Jahr hatte ich zum Beispiel eine, die ging 6 Wochen lang. Da haben wir sowas getestet, das war wie Epo-Doping. Also da ging es darum, dass man was bekommen hat, was das Eisen oder den Sauerstoff im Blut anreichert. Mhm. Ja, und da hatten wir halt auch 3-4 Aufenthalte auf Stationen, 3 Nächte. Mhm. Und das war halt das krasse Gegenteil von diesem Blutzuckerzeug. Also das hat einen gepusht und man war energiegeladen. Okay, da war in guter Stimmung alle. Ja, naja, je nachdem. Also man muss auch Glück haben mit den Mitprobanden. Also wenn da jetzt jemand bei ist, mit dem man sich nicht verträgt oder so, ja, hat ja, man auch stimmt. Ziemlich oft und so. Und dann, ja, also das Ding hat gepusht ohne Ende. Und was genau sollte da jetzt getestet werden bei diesem Versuch? Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, war das schon zugelassen? Ich weiß nicht mehr. Mhm. Nee, das war noch nicht zugelassen. Das ging, ich kann sein, dass ich da irgendwas verwechsle oder so. Okay. Ich glaube, das hatte irgendwas mit einer Autoimmunerkrankung zu tun. Ich weiß es nicht mehr. Tut mir leid. Aber nochmal auf diese ja. Risiken angesprochen. Ich meine, ich verstehe, das ist sehr verlockend, wenn man da so viel Geld für bekommt. Und nicht umsonst zahlen die wahrscheinlich so viel Geld, weil sie eben auch ein großes Risiko in sich trägt. Es kann ja auch sein, dass du Spätfolgeschäden hast. Dass da vielleicht in 5-6 Jahren etwas zutage tritt, was hier ausgelöst wird. Dann hast du Pech gehabt, sagst du. Ja, ne, du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht jetzt hier so ein Typ mit lauter Freunden und super beliebt bei den Mädels oder sonst was. Mhm. Ich mache mir da nicht viel draus. Wenn es halt schief geht, dann war es das so. Dann ist mir das auch wurscht. Ehrlich? So leichtfertig gehst du mit deiner Gesundheit in deinem Leben? Ich verliere dadurch nichts, weißt du? Ich habe niemanden, der auf mich wartet oder so. Und solange es geht, mache ich es halt. Dann ist mir scheißegal, muss ich dir ehrlich sagen. Ist so. Ich bin mir völlig Latte. Dann bin ich auch froh, dass mein Leben vorbei ist. So, dann keine Ahnung. Du bist erst 30 Jahre alt. Ja. Was machst du denn sonst so im Leben, wenn du nicht testest? Da will ich lieber jetzt mal nicht drüber reden. So, also ich mache halt nebenbei noch andere Sachen, nichts Illegales oder so. Mhm. Ja, bin ein integer Bürger, sag ich mal. Aber okay. Hab schon andere Interessen und so. Aber das finde ich schon krass, wenn du so eine Einstellung hast, dass du sagst, naja, wenn ich draufgehe dabei oder wenn ich eine schwere Erkrankung bekomme. Ja, ich sag mal so, jeder hat Angst vorm Tod, aber ich habe hier niemanden, der wo ich jetzt denke, oh weia, den will ich jetzt nicht verlieren oder so. Kann sich ja noch ändern, du bist ja noch ganz jung. Ja, du keine Ahnung. Du kannst ja vielleicht in ein paar Jahren Familie haben und Kinder und dann denkt man ja anders. Ja, ich glaube, das wäre dann schon alles längst passiert. So, ich habe halt auch so meine Vergangenheit gehabt, aber letzten Endes bin ich. Aha. Ja, ich weiß nicht, mich haben die Leute irgendwann mit der Zeit alle verlassen. So, weiß nicht. Aber es könnte ja auch die Angst vor Leid sein. Man stirbt ja nicht so schnell. Unter Umständen ja, stirbt man nicht Problem, schnell. Ja. Es könnte davon ja sein, dass. Davon habe ich schon gehört und alles. Also es soll es auch geben, aber. Also ich habe zum Beispiel eine Grenze. Ich mache zum Beispiel keine Erstanwendung. Zum Beispiel, wenn es jetzt heißt, dieses Medikament wurde auch noch nie an Menschen getestet, so, dann sage ich auch, das mache ich nicht. Ach so, da gibt es noch verschiedene Kategorien. Ja, genau. Ach so. Es gibt immer Sachen so, das erklären die ja alles in der Infoveranstaltung, wenn man eingeladen wird. Und, ach so, das sind die ganz harten Leute, die dann die Erstanwendung testen. Ich weiß nicht, also die zahlen ja auch nicht mehr Geld dafür, weil die haben eine Ethikkommission, die das entscheidet und da wird dann gesagt, von wegen... Die begründen das damit, dass es unethisch wäre, jetzt für das höhere Risiko mehr Geld zu zahlen, weil das dann die Leute korrumpiert oder irgendwas. Mhm. So argumentieren die das halt so. Aber das machst du nicht. Das lohnt sich dann auch nicht. Weißt du? Das ist erstmal die eine Sache und außerdem will ich sowas nicht machen. Verstehe. Ja. Marc, dann danke ich dir für die Informationen. Das war interessant. Ja. Das wusste ich so nicht und wünsche dir natürlich, dass es gut geht. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Tschüss, Marc. Ja, ebenso. Ciao. Tschüssi. Hier ist Isabel. Isabel ist 59. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Isabel, ich freue mich, dass du da bist. Du ja. hast dich auch zu unserem Thema heute gemeldet. Warum? Genau, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe noch nie bei dir angerufen, aber es hat mich schon der erste Beitrag. Ich arbeite als Escort. Mhm. Und der doch noch etwas jüngere Mann, der vorhin angerufen hat bei dir, der hatte ja gesagt, dass er so wenig für die Stunde nimmt und da war ich ein bisschen erschrocken. Ich war auch sehr erschrocken. Aber du bist eine Frau. Vielleicht sind die Preise bei euch Mädels anders. Aber wenn ich mir sage, ich komme aus dem Osten und na, da sind die Preise sowieso noch ein bisschen anders, also wo alle sagen, aber ich würde mich nicht so billig verkaufen. Also da Was kostest du denn pro Stunde? Ja gut, desto älter ich geworden bin, desto mehr haben sich bei mir die Preise erhöht. Die haben sich erhöht? Ja, weil ich habe auch meine Angebote, meine Dienstleistung mehr dazu genommen, wo ich jetzt nicht bloß so das Normale, was sie alle machen, wo ich andere Sachen noch anbiete und so. Also bei mir geht die Stunde ab 120 los, was für unsere Verhältnisse hier verhältnismäßig viel ist. Aber so trennt sich die Spreu vom Weizen. Mhm. Du bist 59. Und das Geschäft floriert trotz der 59 Jahre. Ja, ich frage es. Ich bin erstaunt darüber, dass das doch alles so noch gut. Ich gehe natürlich davon aus, dass du fabelhaft aussiehst, das ist klar, aber. Also ich von mir selber könnte jetzt nicht behaupten, also so von der Aura her vielleicht und so, aber so figurmäßig oder so könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so der totale Puller bin. Ach so. Also, So, jetzt aber, bietest du aber besondere Sachen an, sagst du. Nein, nicht besondere. Ich habe so mit dem ganz stinknormalen vor 15, 16 Jahren, 17 Jahren vielleicht so angefangen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, wenn überhaupt. Also eine Späteinsteigerin in das Gewerbe, oder wie? Ja, total, ja. Total. Was hast du früher gemacht? Ein spießbürgerliches Leben. Ich hätte nie gedacht, dass ich für sowas irgendwie sowas machen könnte oder so. Hm? Was heißt denn spießbürgerlich gelebt? Ich war über 20 Jahre verheiratet und... Hast du Kinder? Eins. Nein? Mhm. Und warst du berufstätig? Ja. Und was hast du gemacht? Also, ich habe ganz viele Sachen gemacht in meinem Leben und... ja, von Gastronomie über so die letzten Jahre dann im Außendienst gearbeitet und habe immer mit Menschen zu tun gehabt und wo ich sagen muss, das ist das jetzt, was mich genau wieder da so, was man für interessante Menschen doch dabei kennenlernt. Wie kam denn dann die Idee, dass du im fortgeschrittenen Alter gesagt hast, ich gehe jetzt in... Das Rotlichtgewerbe. Das ist aus der Geldnot entstanden, wo ich meinen Ex-Mann verlassen habe. Ah, da war also eine Zäsur, auch privat, da war kein Partner da. Ja. Aber ich stelle mir so diesen allerersten Schritt vor, sprich auch das allererste Mal. Schrecklich, ja, schrecklich, ne? Da müssen wir gar nicht drüber reden. Erzähl mal, wie war das erste Mal, dein erstes Mal? Das weiß ich nicht mehr. Also das ist ganz weit weg und... Aber ich weiß, dass es für mich schrecklich war. Ich habe auch, also dort habe ich nicht als Escort gearbeitet. Dort habe ich richtig in, wie man so sagt, in so einem Studio oder in sowas gearbeitet. Und das habe ich damals ein reichliches Jahr oder zwei Jahre gemacht. Und dann bin ich ausgestiegen, weil ich es vom Kopf her nicht hingekriegt habe, von der Psyche her. Mhm. Wo ich gedacht habe, sorry, es ist ja alles schön, aber... Bist du das? Und das ist ja interessant. Also, dann bist du ausgestiegen und wie lange warst du dann draußen? Nicht sehr lange. Und dann bist du wieder eingestiegen? Ja. Warum? Ja, na, das liebe Geld. Das Geld. Ja. Da war die, obwohl es dir schwer gefallen ist, das erste Jahr, bist du dann wieder reingegangen. Ja, ich bin zwischendrin auch noch zwei, dreimal ausgestiegen. Für so ein halbes, dreiviertel Jahr, einmal auch ein Jahr. Und so, und dann habe ich so vor 5, 6 Jahren für mich gesagt, jetzt ist Feierabend. Warum immer die Hälfte abgeben? Dann musst du dort sagen, die suchen dich aus, ne? Mhm. Du darfst nicht sagen, nee, den mag ich nicht oder so. Und seitdem arbeite ich als Escort und jetzt bin ich glücklich. Also Escort heißt ja, dass ihr quasi selbstständig seid. Ja, das war ich von dem Studio auch. Also du musst ich auch meine Steuern und so abführen. Also das dann erzähl mir das den Unterschied zwischen, wenn du im Studio arbeitest oder Escort bist. Was ist der Unterschied? Als Escort jetzt bin ich für mich total selber. Dort habe ich die Hälfte abgegeben von dem, was man dort eingenommen hat. Ja, so meinte ich es gerade auch. Ne, und jetzt mache ich ja, wie gesagt, nur noch Haus- und Hotelbesuch. Mhm. Und bist dein eigener Herr. Bin mein eigener Herr. Mhm. Und wenn jetzt bei mir hier welche anrufen, wo was mir laufend passiert, wo ich dann absage, weil sie mir zu jung sind, das muss ich mir nicht geben. Und ach, du sagst sogar jungen Männern ab, weil sie zu jung sind? Ja. Aber ja. Ist das nicht reizvoll, mit so einem knackigen Kerl da irgendwas nein, zu machen? Nein. Nein. Also alles, was jünger ist als mein Sohn, und selbst darüber hinaus noch, ich habe so eine Grenze bei mir. Totale Schmerzgrenze, Ende 30, am liebsten so Anfang Mitte 40, dort geht's los. Der Sohn ist jetzt wie alt? 38. 38. Der war damals, als du angefangen hast, dann ja Anfang 20. Mhm. Du hast es gerade, glaube ich, in einem Nebensatz gesagt, ich habe das nicht richtig akustisch verstanden. Wusste und weiß er, was du machst? Ja, von Anfang an. Von Anfang an. Wie hat er darauf reagiert, wenn die Mama auf den Strich geht? Ja, was heißt denn reagiert? Es ist so, aus dieser ganzen Misere heraus, wie das damals war, war so der Gedanke, dass der zu mir gesagt hat, Mutti, im Rotlichtmilieu kann man Geld verdienen, ach so, aber du gehst nicht anschaffen, tu dich doch dort bewerben als Telefondame. Ach so. So ist die ganze Sache eigentlich entstanden. Ich wollte dort auch gar nicht anschaffen gehen. Ach so, und dann haben sie das so inseriert und dann bin ich dorthin und niemand hat wirklich eine Telefondame gesucht. Die wollten na, das alles so. Und dann das ist ja auch schräg. Du wolltest einfach mal ein bisschen telefonieren und musstest dann gleich ran. Naja, nee, ich musste nicht gleich ran. Ich konnte mir das ja überlegen. Ja, ja, schon, aber ich meinte es nicht. Und die allererst habe ich alle abgesagt. Da habe ich gesagt, ich gehe doch nicht anschaffen. Ja, ja, ja. Ich war sehr prüde früher, also so ist es nicht. Wie ist es denn heute, Isabel? Kannst du es gut seelisch verkraften? Jetzt ja, seitdem ich als Escort arbeite, ja. Jetzt aber nochmal zu der Frage, die ich gerade gestellt habe. Du bietest besondere Dinge an. Was bietest du an? Ja, nicht besonders in dem Sinne, aber nicht so nur das 0815, so wie sie das alle anbieten. Ich habe so, also ich biete auch Soft-Dominanz an. Was ist das, Soft-Dominanz? Oh ja, leichte Schläge, Kerzenwachs. Ach so ein bisschen so. Abklemmen und solche Sachen, ne? Kleinkram. Ja. Naja, das heißt ja auch soft. Also soft, ich verstehe schon, ja. Ne, also nicht dieses harte oder so. So, also das bietest du an, was bietest du noch an? Dann biete ich zum Beispiel auch Intimrasur an. Ist dann auch völlig harmlos, wenn die Jungs schon, wenn, das heißt, die Jungs kommen zu dir. Nee, ich gehe ja überall hin. Du gehst überall hin und lassen die extra die Haare stehen, damit die sich schön von dir rasieren können, Ja, es gibt so welche, die sind noch mal, also die waren schon mal irgendwann mal vor ein paar Jahren rasiert und haben es dann nie wieder und dann andere lassen es dann einfach nur nachrasieren und dann kommt die Friseurin Isabel und legt die Schere an. Ich bin als hier so in meinem Gebiet auch als nackte Friseuse, schneide auch nackte Haare, als ich das jetzt gewusst hätte. So, jetzt aber mal weiter. Jetzt sitzen die Jungs da vor dir und du fummelst da unten rum und machst die schön glatt. Ich gehe mal davon aus, dass die dann auch erregt sind oder erregt werden. Naja, ja. Je nachdem. So, wie geht's denn dann weiter? Bleibt's nur bei der Frisur oder läuft da noch was? Nee, in diesem Bereich ist dann im Durchschnitt noch eine Handentspannung dabei. Also weil eine Handentspannung. Ja, weil die wollen ja dann, ne, in der Zeit wären die ja nur schon gelb. Ja. Und dann ist es einfach so, na dann kann man gar nicht anders. Ich kann den doch nicht mit seinem Elend dann alleine lassen. Ich verstehe, da hast du ein großes Herz und da hast du ein bisschen Handentspannung und dann ist gut. Ja. Aber den klassischen Geschlechtsverkehr bietest du auch noch an. Ja, klar. Irgendwann muss ich ja auch mal zu Zuge kommen. Die ganz Jungen nimmst du nicht, hast du gerade gesagt. Wie weit gehst du nach oben? Wie alt dürfen sie höchstens sein? Nee, gar nicht reden. Also ich muss sagen, wenn jetzt bei mir ein 80-Jähriger anrufen würde, aber bei mir läuft, wie gesagt, meine Annoncen alles übers Internet. Ein 80-Jähriger hat im Durchschnitt, ich inseriere nicht in der Zeitung oder sonst irgendwo, nur übers Internet. Und aber die 80-Jährigen, die wollen 18-jährige Frauen oder sowas, so, Enkel oder ja, Urenkel ist. Ja. Ja, ja. Wie alt war denn dein Ältester bisher? Irgendwas in die 70. Kannst du deine eigene private Sexualität schützen durch das, was du da beruflich machst? Wie schützen? Na, dann will ich es anders fragen. Hast du privat auch noch Spaß an der Sexualität? Aber in diesem Geschäft, ich lebe das aus, was ich privat, weil ich ja keinen Partner habe und ich möchte auch keinen Partner mehr, was ich da nicht habe. Ah, ich verstehe, das vermischt sich alles. Du triffst dich nicht, du hast nicht noch irgendeinen Freund, eine Affäre, wo du dich dann privat triffst und mit dem... Nein. Könntest du dir das vorstellen, dass du privat mit einem Mann zusammen bist oder eine Affäre hast und mit dem auch Sexualität lebst? Nein, das wäre mir alles zu langweilig, immer ein und dasselbe. Oder das wäre dir zu viel, wenn du schon die ganze Zeit das gemacht hast, dann privat nochmal ran? Nee, das hat nichts mit zu viel zu tun. Ich habe für mich erkannt, diese super Abwechslung und immer was Neues und das ist mir viel lieber, als wenn ich da einen festen Freund hätte oder ohne Affäre. Mhm. Gut, ich habe auch Stammkunden, aber es ist jetzt so, dass die ja nur trotzdem dann in größeren Abständen oder so, das sind dann nur meistens Geschäftsleute, die dann irgendwann mal da sind oder so, aber... Bist du jeden Tag im Einsatz? Nein, ich bin nicht nymphomanisch veranlagt. auf wie viel ungefähr so durchschnittlich kommst du im Monat? Das kann ich so nicht sagen, weil wie gesagt, wenn ich jetzt mal eine Woche oder 14 Tage gar keine Lust habe oder mir geht's gesundheitlich mal nicht gut, weil ich bin gesundheitlich schon seit hübsch paar Jahren ziemlich angeschlagen und bin auch EU-Rentner und habe 70% Schwerbehinderung, sodass ich das alles so, wie gesagt, deswegen steuern kann. Okay, aber du kannst gut leben. Ja, ich habe ja, damit meine Miete und alles abgedeckt ist, habe ich ja meine kleine Rente. Verstehe. Und das wird ordentlich auch alles abgerechnet und alles im grünen Bereich. Ja. Liebe Isabel, danke für deine Auskünfte und dass du uns erzählt hast von dir und deinem Leben. Gerne. Bleib gesund und munter. Ja, das wünsche ich dir auch und alles Gute. Dankeschön, Isabel. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Und es geht weiter mit der Isabella. Isabella, 22. Guten Morgen, Isabella. Ganz genau. Hallo, Domian. Isabella, ich freue mich, dass du auch da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin. So, ich verkaufe meinen Körper. Ganz genau, aber nicht im herkömmlichen Sinne. Erzähl. Ja, und zwar treffe ich mich regelmäßig mit fremden und auch nicht fremden Männern und verkaufe meinen Körper insofern, dass ich mich dann stattdessen für Geld gerne mal zum Essen ausführen lasse oder mir Luxusgüter schenken lasse, seien es Handtaschen oder teure Hotelbesuche oder Schmuck. Also auch so eine Art Escort, aber ohne Sex? Doch, Sex findet natürlich auch statt, so. Darum geht es hauptsächlich. Ach so, weil du sagst nicht im üblichen Sinne, also dann schon... Ja, wobei es mir nicht ums Geld geht, sondern um mein eigenes Bedürfnis oder meine eigene Befriedigung. Wie, Moment, es geht ja nicht ums Geld, wenn du das machst? Nee, ich freue mich insofern, dass ich eine Gegenleistung in Form von schicken Essen in einem teuren Restaurant oder... Ach so. Also es kann sein, dass sich irgendein wohlhabender Manager einlädt in einem Sterne-Restaurant, dann speist ihr vornehm miteinander und dann geht's ins 5-Sterne-Hotel... Ganz genau so könnte das aussehen, ja. Da wobei ein vornehmer Manager eher schwierig wird, da meine Beute eher unter 30 liegt und so. Das dann... Na, da gibt's auch schon viele, die viel Kohle haben. Also, ja, das stimmt, ne? Das weißt du wahrscheinlich auch. So, dann verbringt ihr vielleicht, wir spinnen das mal so weiter, dann verbringt ihr in einem sehr teuren, sehr schicken Hotel die Nacht miteinander, da wird noch gemeinsam gefrühstückt und dann geht man auseinander? So könnte das aussehen, ja. Für so einen Abend, abgesehen davon, dass du da ein schick Essen warst und in einem tollen Hotel gewohnt hast, was nimmst du denn an Kohle denn trotzdem dazu noch? Gar nichts. Es geht mir lediglich um eine nette Gesellschaft in einem wohlhabenden Umfeld, könnte man sagen, sei es die teure Wohnung des Mannes oder das teure Hotel, das schicke Essen. Und ich sagte eben schon, dass ich auch Bekannte treffe, da sind es dann eher Gegenstände, wie dass ich mal zum Shoppen eingeladen werde oder... Das ist ja kurios. Das heißt, du hast aber schon Spaß am Sex? Ganz genau, ja. Das heißt, da darum ist schon... geht's mir hauptsächlich. Ah, das ist schon eine nymphomanische Veranlagung, kann man das sagen? Mhm. Dass du viel Sex brauchst mit vielen Männern? Ja, und das stimmt. Und es besonders schön ist für dich, wenn das luxuriös gestaltet wird und du noch ein bisschen... Ganz genau. Und meistens sind es auch nicht nur ein Mann oder zwei Männer, sondern es dürfen auch gerne 2 bis 4 Männer dabei sein. Ah, also eine schöne Gangbang-Nummer ist auch ist angesagt. Klingt gut. Wie lange machst du das denn schon? Ich würde sagen 2 Jahre. Und wie rekrutierst du das? Wie organisierst du das? Ich bin in einigen sozialen Netzwerken unterwegs. Mhm. Die üblichen, die man so kennt. Und wie bietest dich quasi da an oder gibst? Ja, wobei ich mir eher die Männer aussuche. Naja, ich werde zwar viel kontaktiert, aber meistens gehe ich schon gezielt und suche mir die Männer aus. Und wenn da mehrere hinzukommen, sind das alles fremde Männer? Also meistens spreche ich direkt darauf an, was mir gefällt und was ich möchte und kriege dann oft Angebote, dass man jemanden mitbringen kann oder... Ist denn bei dir zum Beispiel das Kondom ein Muss? Ja, definitiv. Definitiv, also da gibt es keine Diskussion? Nein. Ja. Aber dennoch, mit so vielen wechselnden Geschlechtspartnern kann man sich auch trotz Kondom, kann man sich Sachen holen. Mit Sicherheit, da bin ich aber bisher Gott sei Dank von verschont geblieben und habe da auch ziemlich drauf geachtet. Also das ist mir schon sehr wichtig. Das ist gut. Wie oft in der Woche bist du im Einsatz? Ich würde sagen 2 bis 3 Mal oder 1 bis 3 Mal, ja. Das kann man schon sagen. Ich gehe mal davon aus, dass du keine Beziehung hast. Nein. Was wäre, wenn, spielen wir das mal durch, was wäre, wenn du in eine Beziehung, wenn du in eine Beziehung reingingst jetzt, was dann? Ich glaube, da würde sich nicht viel dran ändern. Oh, da muss das aber ein tapferer Mann sein. Ja, wobei man das ja auch so verknüpfen kann, dass der Herr dann nicht so viel davon mitbekommt. Na, das wäre nicht die optimale Beziehung, wenn du ihn gleich... Das stimmt. Wobei ich in den letzten Jahren feststellen musste, dass man trotz des perfekten Traummannes, sage ich mal, trotzdem irgendwie diesen Drang hat, immer wieder andere Männer zu treffen und irgendwie nicht genug bekommen kann. Würdest du sagen, ich meine, ich bin immer vorsichtig mit dem folgenden Begriff, aber würdest du sagen, dass das eine Sucht schon ist bei dir? Auf eine gewisse Art und Weise schon, ja. Hm. Wer weiß das in deinem Umfeld, dass du sowas machst? Ich würde sagen, mein engster Bekanntenkreis von 4 bis 5 Personen und davon sind die Hälfte meistens involviert. Gibt es denn auch die eine oder andere Freundin, die ziemlich kopfschüttelnd da steht und sagt, ich verstehe nicht, was du da machst? Wie kannst du nur? Also ich krieg schon eine ehrliche Meinung diesbezüglich, allerdings kennen die Leute mich mittlerweile schon, also mein engster Bekanntenkreis kennt mich nun mal seit 10, 15 Jahren und... Die kennen dich nur heiß? Ja. Was machst du beruflich? Ich studiere Sonderpädagogik. Ah ja, also was ganz Solides. Ganz genau, das passt auch irgendwie gar nicht so richtig zusammen. Wenn Sag mal, so bist du denn vielleicht mal dann auf die verwegene Idee gekommen, wenn du schon so ausgerichtet bist, damit dennoch vielleicht Geld verdienen zu wollen? Ich habe schon mal drüber nachgedacht, aber irgendwie fühlt es sich für mich persönlich so einfach besser an, weil ich fühle mich so definitiv besser. Ich habe was davon an dem Abend und mir gefällt das einfach besser. Ich bekomme, was ich möchte, kann man so sagen, wenn ich das anspreche, dann... Ja, vom Selbstverständnis her ist das auch noch was anderes, wenn du es so machst, als wenn du da hinterher dann Kohle für nimmst. Mhm. Ja. Hast du dich denn mal in einen oder ein bisschen vielleicht in einen von diesen Männern verliebt? Verguckt? Das ist bisher nicht vorgekommen, nein. Hast du eigentlich mal zusammengezählt, mit wie vielen du jetzt schon in dieser Zeit, wo du das betreibst, Sex gehabt hast? Oh, das wird schwierig. Isabel. Dadurch, dass es sowieso in 80% der Fällen mehrere Männer sind, gleichzeitig wird es schwierig. Also es geht weit in die 100. Wahrscheinlich, ja. Isabella, danke, dass du auch von dir erzählt hast. Ja, und vielen Dank. Pass auf dich auf, bleib gesund. Danke sehr. Alles Gute. Ihr auch. Tschüss, ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute, unsere Sendung Ich verkaufe meinen Körper in der Technik Volker Tarke. Morgen sind wir natürlich auch wieder da, morgen mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr gerne wie immer anrufen unter 0800 220 5050. Schöne Nacht, bis morgen, ciao.